Die südkoreanische sind den Genossen Kim Il-sung hoch, der während des harten antijapanischen Kampfes die Fackel von Pozzombo angezündet und der koreanischen Nation, die unter der Kolonialherrschaft des japanischen Imperialismus ein sklavisches Leben führte, das Morgenrot der Befreiung des Vaterlandes und die Siegeszuversicht geschenkt hatte. Eine Organisation für Vereinigungsbewegung veröffentlichte auf ihrer Internet-Homepage einen Beitrag darüber, dass die antijapanische Partisanenarmee, die die Strafexpedition des japanischen Imperialismus zurückgewiesen und die harten Naturbedingungen in der Mandschurei und in den Urwäldern überwunden hatte, die Liga für die Wiedergeburt des Vaterlandes, eine ständige illegale antijapanische revolutionäre Organisation, gegründet und durch die Schlacht von Pozzombo die japanischen Imperialisten in Angst und Schrecken versetzt hatte. Ein Mitglied der Gebirgsgesellschaft der Nation verfasste das Buch »Das Gebirge Paektu«. Er schrieb, im Gebiet um das Gebirge Paektu gäbe es auch Pozzombo, wo Präsident Kim Il-sung durch das Vorrücken in die Heimat das in Dunkelheit versunkene Heimatland erhellt habe. Ein Intellektueller in Seoul betonte in seinem Beitrag, Präsident Kim Il-sung habe die originellen Strategien, wechselvollen Taktiken und täuschenden Kampfmethoden beliebig angewandt. Genau darin liege das Geheimnis des glänzenden Sieges in der Schlacht von Pozzombo und im antijapanischen Revolutionskrieg. Die Massenmedien veröffentlichten die Beiträge unter verschiedenen Themen wie: Der genialste Heerführer General Kim Il-sung erwarb sich durch den Kampf gegen den japanischen Imperialismus glänzende Verdienste, und die Schlacht von Pozzombo war eine antijapanische Bewegung, die klar und eindeutig bewiesen wurde. Ein Verlag gab ein Großlexikon heraus. Darin steht, dass die Schlacht von Pozzombo ein Fall sei, bei dem die Truppe von Präsidentin Kim Il-sung am 4. Juni 1937 die öffentlichen Behörden des japanischen Imperialismus angegriffen und Pozzombo zeitweilig besetzt habe. Die Historiker betonten, der von Präsidentin Kim Il-sung geführte antijapanische bewaffnete Kampf sei der Hauptstrom der nationalen Befreiungsbewegung in der Zeit der Kolonialherrschaft des japanischen Imperialismus gewesen. Der antijapanische bewaffnete Kampf von Präsidenten habe wirklich eine große historische Bedeutung.